Aufgabe 1.2c. Sie hören ein Telefongespräch zwischen Herrn Bergstein und Frau Wilmer. Klein und Weber, Bergstein am Apparat, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Simon Wilmer. Wie bitte? Simon Wilmer aus Frankreich. Könnte ich bitte Herrn Kandinsky von der Exportabteilung sprechen? Hallo, ich kann Sie leider kaum verstehen. Die Verbindung ist sehr schlecht. Wen möchten Sie sprechen, bitte? Herrn Kandinsky von der Exportabteilung? Tut mir leid, Herr Kandinsky ist zurzeit auf Dienstreise. Er kommt erst in 2 Wochen zurück. Kann ich Sie vielleicht mit jemand anderem aus der Exportabteilung verbinden? Nein, danke. Ich muss ihn persönlich sprechen. Kann er mich zurückrufen, sobald er wieder da ist? Ja, selbstverständlich. Können Sie Ihren Namen buchstabieren? Ja, gerne. Simon Wilmer. V-I-L-L-E-M-I-N. Und Ihre Telefonnummer? 0033 für Frankreich, dann 67 43 90 58. Danke. Herr Kandinsky wird Sie am 16. September zurückrufen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.